Auf geht's, ab geht's, drei Tage Wanne, Wanne, die Matte konnte Stunde, drei Tage Wanne, Wanne, auf der Auer, volle Auer, drei Tage Wanne, drei Tage Wanne, jetzt wirst du langsam schwach, volle Kanne, einen Wurf, drei Tage Wanne, paniert und ding, ding, ding, ding, drei Tage Wanne, und der Bille fliegt, drei Tage Wanne, kurz in der Rakete, drei Tage Wanne, Wanne, komm mal klar, drei Tage Wanne. Du warst gestern noch schon da, drei Tage Wanne. Wie klein an der Mann ist, drei Tage Wanne. Du und deine Freunde waren drei Tage Wanne. Auf geht's, drei Tage Wanne. Nächste Woche kommt die Stunde, drei Tage Wanne. After hour, volle Hour, drei Tage Wanne. Drei Tage Wanne, jetzt wirst du langsam schwach. No sleep, 3 days a week, yeah, 3 days a week. Don't need no sleep, don't need no sleep, 3 days a week, yeah, 3 days a week. Don't need no sleep. To all the chicks on a trip, we got the kicks. Scooter in the house, we got the remix. Auf geht's, 3 Tage Wanne. Nächste Matte kommt die Stunde, 3 Tage Wanne.